Und da es das siebente Siegel auftat, ward eine Stille in dem Himmel. Und ich sah die sieben Engel, die da stehen vor Gott. Und ihm wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räucherfass. Und der Rauch des Räucherwerks vom Gebet der Heiligen ging auf von der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben. Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Regie Leonhard Koppelmann. Dritter Teil. Dr. Nicholas Shadwell. Oh, komm schon. Ich tu dir ja nichts. So, ja, so ist es gut. Braves Tier. Post von Fairfax? So sieht es aus. Wollen doch mal sehen, was er uns schreibt. Hochverehrtester und geliebter Bruder und Bischof, ich kann Ihnen erfreut und glücklich berichten, dass ich allzeit hoffe, nach Exeter zurückkehren zu können. Zuvor möchte ich aber versuchen, das Geheimnis, welches den Tod unseres armen Bruders Thomas Lacey umgibt, zu lösen. Und ich glaube, auf dem Weg zur Lösung der Fragen ein gutes Stück weitergekommen zu sein. Ist es mir doch gelungen, den Mann ausfindig zu machen, der in der Kirche von Edicott den Gottesdienst zum Andenken an unseren Bruder so ungebührlich gestört hat. Er heißt Dr. Nicholas Shadwell und ich habe einen Vortrag von ihm gehört, in dem er in Exford die Irrlehren der alten Zeit erläutert hat. Wenn euch zu Ohren gekommen sein sollte, dass ich bei diesem öffentlichen Vortrag eine der Kirche unziemliche Rolle gespielt hätte, so seid versichert, dass alles, was ich getan habe und tue, stets in dem Bemühen um Einklang mit den Lehren unserer heiligen Kirche geschieht, sowie in dem Bewusstsein, ein demütiger Diener Gottes zu sein. Also doch. Sieht ganz so aus. Er hat Shadwell getroffen. Na, das kann ja heiter werden. Gemach. Lass uns erst den Rest lesen. Allerdings war mir während der Veranstaltung, die zwar keinen Anlass zur Kritik gab, aber gleichwohl von den örtlichen Behörden aufgelöst wurde, nicht bewusst, dass dieser Shadwell ein Ketzer und als solcher gebrandmarkt ist. Das wurde erst klar, als er vor dem Hohen Richter, dem ehrenwerten Sir William Trickett, sein Haupt entblößte. Unter den Anwesenden brach daraufhin ein Tumult los, sodass sich Captain Hancock und meine Wenigkeit zu einem beherzten Eingreifen benötigt sahen. Tretet augenblicklich von den beiden Beschuldigten zurück, sonst bekommt ihr es mit mir zu tun. Beruhigt euch! Erinnert euch an die Worte der Bibel. Wer von euch ohne Schuld ergreife den ersten Stein. Danke euch, Hochwürden. Und wer seid ihr? Euer Ritter. Ja, das war knapp. Ich dachte schon, die lünchen uns gleich hier vor Gericht. Ehrenwerter Richter William, Sir. Wir wurden gerade alle Zeugen, dass hier vor Ort die beiden Beschuldigten bis zu ihrer Überführung nach Exeter nicht ausreichend sicher sind. Ich schlage deshalb vor, dass Sie sie mir gegen eine Kaution von 50 Pfund überlassen. Und ich kümmere mich um alles. Der hohe Richter Sir William ging auf dieses großherzige Angebot ein. Und Dr. Shadwell wurde zusammen mit seinem Sekretär, einem gewissen Quike, von Captain Hancock sogleich in sein Anwesen, die Edicott Mill, verbracht. Wenn Sie mir noch kurz Zeit geben, unsere wenigen Habseligkeiten aus dem Gasthof zu holen, dann will ich gleich alles auf mein Maultier packen. Priester, könnt ihr den Mann begleiten? Die Menge scheint mir immer noch unberechenbar. Ja, reiten Sie mit Dr. Shadwell ruhig voraus. Wir beeilen uns, Sie schnell wieder einzuholen. Gut, bis gleich. Ich werde mich gleich ebenfalls nach Edicott Mill aufmachen. Denn ich hoffe, dort so viel zu erfahren, dass es mir möglich ist, das Rätsel um Pfarrer Lacys Tod aufzuklären. Ich werde dann am Sonntag unverzüglich nach der bereits angekündigten Messe in Edicott nach Exeter zurückkehren, um Ihnen persönlich einen ausführlichen Bericht zu erstatten. Ehrerbietigst, euer bischöflichen Exzellenz, gehorsamster Diener, Christopher Fairfax, Priester. Ehrerbietigst, euer bischöflichen Exzellenz, gehorsamster Diener. Für was hält er sich? Für was hält er mich? Ein Trottel? Dass ich ihm das abnehme? Ach, ich fass es nicht. Beruhige dich, Richard, beruhige dich. Noch ist nichts passiert. Jetzt nichts überstürzen. Du weißt, Bischof Joseph Maria von Cumberland lauert argwöhnisch auf einen Fehler von dir. Ja, du hast recht. Ich verstehe nur nicht, dass dieser Richter ihn nicht im Gefängnis behalten hat, sondern auf Hancock eingegangen ist. Das verstehst du nicht? Meine Güte, Clifford, weißt du nicht, wer Trickett ist? Ich muss gestehen, nein. Der größte Schafzüchter in der Gegend und damit völlig in der Hand von Hancock. Wenn der ihm die Wolle nicht abkauft und ebenso den armen Züchtern von Axford, Ellicott und was weiß ich was, können die alle dicht machen. Hancock ist wirklich sehr mächtig dort unten. Das ist er und wie er das ist. Und dazu ein Freigeist. Unter normalen Umständen hätte ich ihn schon längst verbrennen lassen, aber das traut sich da unten bisher keiner, denn er hat mächtige Freunde und Verbündete im Land. Er ist nur, solange seine Geschäfte gut laufen, unantastbar, aber wehe, es geht ihm einmal schlecht. Und da er bereits durch die neuen Importe aus Frankreich und vor allem aus Irland unter Druck steht, schielt er nach neuen Märkten. Aber das werden wir ihm gehörig verderben. So wahr ich Richard Pole heiße und Bischof von Exeter bin. Dann lass uns jetzt mal überlegen, was wir als nächstes machen. Was ich Bischof Pole nicht geschrieben habe, ist, dass ich auf dem Weg nach Ellicott Mill kurz Gelegenheit hatte, mit Dr. Chadwick zu sprechen. Was wollt ihr von mir? Ich habe eigentlich keinen besonderen Grund, mich gerade jetzt auf ein Gespräch mit einem Vertreter unserer Kirche einzulassen. Ich verstehe Ihren Groll, aber habe ich euch nicht zusammen mit Captain Hancock vor dem tobenden Mob gerettet? Na gut. Ich verstehe zwar noch immer nicht, warum Sie das getan haben, aber vielleicht erfahre ich es ja jetzt. Warten Sie. Hier in dem Tuch ist etwas, das ich Ihnen zunächst zeigen will. Ha! Entzückend! Eine sogenannte Glühbirne. Damit und mit Hilfe der Elektrizität, die ich ja unter anderem auch Ihnen eben vorgeführt habe, hat man früher Räume beleuchtet. In der Nähe von Ellicott Mill liegt ein altes herrschaftliches Anwesen. Dort gibt es noch unzählige andere dieser Glasapparaturen. Interessant. Und was hat das mit mir zu tun? Ich nehme an, ihr wisst ohnehin davon. Und ihr kennt sicher auch einen gewissen Thomas Lacey, oder? Der ist vor ein paar Tagen zu Tode gekommen und ich möchte das Geheimnis dieses Todes aufklären. Und wie kann ich Ihnen dabei helfen? Ich bin in den alten Kirchenbüchern auf einen Namen gestoßen. Paula Morgenstern, eine Professorin. Der Name Paula Morgenstern steht im Kirchenbuch von Ellicott? Sie wussten es nicht? Lassen Sie uns davon später sprechen. Hier scheint mir nicht der richtige Ort. Doktor! Ja, Oliver? Doktor, alles in Ordnung mit Ihnen? Sollen wir vielleicht eine kurze Rast machen? Nein, ich kann mich ja, wenn wir angekommen sind, ein bisschen hinlegen. Zum Abendessen sollte ich dann ebenfalls nach Ellicott Mill kommen. Dort würden wir Gelegenheit haben, alles genau zu besprechen. Ich ritt also zurück zur Pfarrei, um noch ein paar Sachen zu erledigen, und sattelte dann kaum 2 Stunden später wieder mein Pferd. Nun halt schon still, Marie. Euer Pferd maß wohl den Sattel nicht, Hochwürden. Vielleicht bin ich einfach nur nicht so geübt im Umgang mit Pferden. Der Sattel drückt auf den Widerriss. Schieben Sie ihn nur ein Stück zurück, dann wird sich Ihre Mähe auch wieder beruhigen. Danke, ihr habt recht. Und sagt Rose bitte noch, sie möge gut auf die 3. Taube aufpassen, ne? Das ist meine letzte. Ich dachte, ihr wolltet ohnehin spätestens morgen oder übermorgen reisen. Ich wollte Sonntag eigentlich noch die Messe lesen. Müsst ihr bei dem Wetter wirklich heute Abend noch nach Ellicott Mill? Ja, ich muss mit Dr. Chadwell reden. Er war der Störenfried in der Kirche. Er wird schon seine gerechte Strafe erhalten. Mag sein, aber ich hoffe vorher noch etwas über den Tod von Pfarrer Lacey zu erfahren. Warum lasst ihr die Geschichte nicht ruhen? Weil es... Aber Mrs. Blood, was habt ihr? Verzeiht. Hochwürden ist... Es wird mir einfach alles zu viel. Erst der Tod vom Pfarrer. Dann diese Unruhe hier, der Gottesdienst. Dieser Störenfried Chadwell, die Kirchenbücher. Und jetzt, ihr glaubt ja gar nicht, wie im Dorf über euch geredet wird. Ihr hättet Lady Durston geküsst und euch mit einem Ketzer gemein gemacht. Glaubt ihr, das geht an mir alles spurlos vorüber? Und kein Wort, wie es mir, wie es Rose mal gehen soll. Nun beruhigt euch doch. Kommt, lasst mich euch zurück in die Stube führen. Ihr seid bald weg. Lady Durston und Captain Hancock sind unangreifbar. Aber ich, Rose, was soll aus uns werden? Mrs. Budd, ich habe ernsten Grund zu der Annahme, dass Mr. Shadwell recht hatte und der Pfarrer keinen Unfall gehabt hat, sondern umgebracht worden ist. Das ist so schrecklich. Und ich glaube auch, das Motiv zu kennen. Ja? Die Kirchenbücher. Aber warum? Pfarrer Lacey fürchtete, dass irgendjemand, ich weiß nur noch nicht wer, sie vernichten wollte. Und er wollte das verhindern. So viel steht für mich schon mal fest. Und ich habe auch schon einen Verdacht, wer es auf die Bücher abgesehen hat. Bringt euch nicht auch noch in Gefahr? Ich muss euch jetzt etwas sehr Persönliches fragen. Ihr könnt mir glauben, dass es mir sehr unangenehm ist, aber es ist wichtig. Fragt nur. Hattet ihr, ich meine der Pfarrer und sie, hat es da eine tiefere Beziehung gegeben? Wie meint ihr das? Nun, Captain Hancock hat so etwas angedeutet und wenn dem so war, dann könnte der Pfarrer damit in einer schwierigen Situation gewesen sein. Ja, ich verstehe. Ja, natürlich. Gut. Ihr müsst wissen, ich war verheiratet. Drüben. In Nessakam. Mein Mann starb, dann wurde mir die Stellung hier vermittelt. Eines Nachts ist der Pfarrer an mein Bett gekommen. Wir beide wussten, das war Sünde. Aber versteht ihr, Hochwürden, ich war eine junge Witwe. Wir waren beide einsam und allein. Wir suchten Trost beieinander. Und irgendwann bemerkte ich dann, dass ich in anderen Umständen war. Ich bin dann zurück nach Nessakam zu meiner Schwester und ihrem Mann. Sie hatten noch keinen Nachwuchs und haben Rose kurzerhand als ihr Kind ausgegeben. Doch bald holte die beiden das Fieber und ich musste Thomas bitten, dass wir Rose bei uns aufnehmen. Er beschwor mich, dass niemand wissen durfte, dass sie unsere Tochter ist. Und bis jetzt weiß es auch niemand, außer euch und dem Bischof. Der Bischof? Bischof Poe? Ja, er und Thomas waren in ihrer Seminaristenzeit eng befreundet. Bischof Poe hat uns dann sehr unterstützt. So? Ja, der Bischof meinte, es gäbe durchaus häufiger solche Fälle und die Kirche würde das in der Regel diskret behandeln. Ich verstehe. Ihr seid noch so jung, Hochwürden. Ihr habt noch nicht viel erlebt. Ihr wisst nicht, wie das Leben außerhalb der Mauern der Kirche ist. Es kann sehr hart und grausam sein. Agnes, ich weiß, welche Überwindung es euch gekostet hat, jetzt darüber mit mir zu sprechen. Und ich kann mir auch ungefähr vorstellen, wie hart euch der Schmerz über den Tod von Bruder Lacey getroffen haben muss. Ihr konntet ja niemandem eure wahre Trauer zeigen. Trotzdem muss ich euch noch eine Frage stellen. Und die wäre? Hat der Pfarrer jemals erwähnt, dass man ihn unter Druck gesetzt hat? Nein, Hochwürden. Könnte es nicht noch einen anderen Menschen gegeben haben, der vielleicht doch davon gewusst hat? Gewiss nicht. Das hätte er mir gesagt. Ganz sicher. Dann will ich nicht weiter in euch dringen. Ich muss mich jetzt eilig auf den Weg machen, sonst wird es zu spät. Aber morgen bin ich sicher wieder zu Hause. Und ich sah den Himmel aufgetan. Und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und streichet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und er war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Was sich von nun an in den nächsten Stunden bis einschließlich des nächsten Tages ereignen sollte, hätte ich mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht ausmalen können. Es regnete wie die meiste Zeit der knappen 4 Tage, die ich bis dahin in Ellicott St. George verbracht hatte. Und die Feuchtigkeit kroch mir sofort unter mein Cape. Ich hatte erst wenige Meter auf meiner May zurückgelegt, als ich auf dem Kirchhof eine mir bekannte Person entdeckte. Ah, Verbena Officinalis. Ja. Mr. Clegg? Was tun Sie da? Oh, Hochwürden. Ich hatte gehofft, es würde Sie nicht stören, wenn ich hier zwischen den alten Gräbern nach ein paar Heilkräutern suche. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber ich wähnte euch zusammen mit dem Doktor in der Mühle. Da komme ich gerade her. Ich wollte nur kurz die Zeit vor dem Abendessen nutzen, denn der Doktor hat sich noch einmal hingelegt. Es hat ihn ja alles doch sehr mitgenommen und er braucht jetzt ein wenig Ruhe. Weiß Captain Hancock, dass ihr hier seid? Er hat mir erlaubt, hierher zu reiten. Ist ja nur ein ganz kurzer Weg. Ich wollte nur schnell schauen, ob ich einige Kräuter bekomme, um dem Doktor später einen kräftigen Aufguss zu machen. Ihr seid in solchen Dingen bewandert? Ein wenig. Seit mein Bein schlimm ist, habe ich mir das eine oder andere beigebracht. Vor allem, um mir selbst zu helfen. Euer Bein? Ach, eine Nachlässigkeit. Ein Dorn, den ich zu spät behandelt habe. Ach, die Wunde will nicht recht verheilen und behindert mich von Zeit zu Zeit. Oh, das tut mir leid. Hochwürden, jetzt habe ich euch so lange aufgehalten. Keine Ursache. Ich war ohnehin gerade auf dem Weg zu Ihnen nach Etiquette Mill. Wie wunderbar. Darf ich euch begleiten? Ich habe mein Maultier dort angebunden. Moment. Ihr habt ja schon gesehen, auf diesen schlammigen Wegen ist es fast so schnell wie euer Pferd. Sagt, wie lange seid ihr eigentlich schon im Dienst des Doktors? Seit ich denken kann. Hü. Dr. Shadwell war schon Vorsitzender der Gesellschaft für Altertumsforschung, als ich zu ihm kam und sein Sekretär wurde. Wir haben den Band mit den englischen Denkmälern dann gemeinsam erarbeitet, den ihr die Güte hattet, zu meiner großen Überraschung, bei eurer Ankunft in Exford zu erwähnen, Hochwürden. Warum Überraschung? Weil ich sicher war, dass alle Exemplare damals verbrannt worden waren. Ach so. Verzeiht, wenn ich so direkt frage. Wie kommt es eigentlich, dass sie nicht das Brandmal des Ketzers tragt? Die Hohe Kommission, Gott schütze die Seelen und Leben ihrer Mitglieder, entschied damals, die in ihren Augen Hauptschuldigen der Altertumsforschung zum Tode auf dem Scheiterhaufen zu verurteilen. Nein, ich dachte... Doch, was dachtet ihr? Aber wartet ab. Die weniger stark belasteten Mitglieder wurden zu 30 Peitschenhieben und zur Brandmarkung verurteilt. Und die, die sich am wenigsten schuldig gemacht hatten, nur zu den Peitschenhieben. Aber... Genau. Ich weiß, was ihr sagen wollt, Hochwürden. Richtig. Dank der unendlichen Güte und Weisheit seiner Exzellenz, unseres Bischofs Richard Pole, der Himmel sei gepriesen und schütze ihn, wurde die Strafe abgemildert. Niemand wurde verbrannt. Das blieb den Schriften vorbehalten. Und die weniger stark belasteten Mitglieder, so wie ich, wurden lediglich ausgepeitscht. Was, wenn Sie gestatten, Hochwürden gleichwohl eine sehr heftige Strafe war. Als Kind habe ich das einige Male mit ansehen müssen. Dann wissen Sie ja, wie es war. Und vielleicht auch, dass der arme Mr. Howard es nicht überlebt hat. Gott sei seiner sündhaften Seele gnädig. Es gab auch eine Gruppe, deren Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. Und Sie blieben auch danach bei Mr. Shadwell? Ja, in der Erkenntnis und Einsicht, dass unsere Tätigkeit frevelhaft gewesen war, erwirkten wir die kirchliche und behördliche Erlaubnis, nun im Gegenteil unser Wissen in den Dienst der Aufklärung und Erziehung der armen Bevölkerung zu stellen und vor den Irrlehren der alten Welt zu warnen. Ja, wo ihr... Hochwürden mich so offen gefragt und ich euch so offen geantwortet habe, erlaubt mir meinerseits eine ebensolche Frage. Gewiss. Nur los. Wie ihr eben auf dem Weg nach Etiquette Mill mit Dr. Shadwell gesprochen habt, womit habt ihr ihn so echauffiert? Letztendlich geht es mich nichts an. Aber er war noch, als wir dort ankamen, so aufgeregt, dass ich mich ernsthaft um ihn sorge. Weshalb ich ihm auch einen Beruhigungstee machen wollte und hierher zum Kräutersammeln gekommen bin. Da gibt es kein großes Geheimnis. Ich habe ihm nur kurz von Thomas Lacey erzählt. Ja, ich erinnere mich, den Namen sollte ich ihm ausrichten. Und dass ich in den Kirchenbüchern auf den Namen Morgenstern gestoßen bin. Morgenstern? In den Kirchenbüchern? Dr. Shadwell hat euch nichts von unserem Gespräch erzählt? Doch, hat er natürlich. Aber ich dachte nur, es müsste ihn etwas anderes beschäftigt haben. Ich dachte, er hätte das schon vorher einmal von Lacey gehört. Nein, das schien mir ganz und gar nicht so. Aber sagt, warum habt ihr zuerst abgestritten, dass ihr Lacey kennt? Ihr und der Doktor. Bitte versteht, Hochwürden Fairfax. Als ich euch in Exford zum ersten Mal begegnete, wusste ich ja nicht, dass ihr einer von der Sorte Geistlicher seid, der man trauen kann. Den Namen Thomas Lacey kannte ich durchaus, auch wenn ich ihm nie persönlich begegnet bin. Ach was. Ungewöhnlich, findet ihr nicht? Wo ihr doch sozusagen Shadwells Schatten seid. Ganz so ist es nicht. Ich bin zwar sein engster Vertrauter, aber es gibt immer wieder dringende administrative Dinge, die ich übernehmen muss und die verhindern, dass ich den Doktor auf jeden seiner Ausflüge begleite. Ich weiß wohl, dass Shadwell öfter in Etiquette gewesen ist und auch, dass er kürzlich zu Lacys Totenfeier wollte. Aber ich konnte ihn auch dazu nicht begleiten. Wir hatten nämlich schon bei einer unserer letzten Veranstaltungen solche Probleme wie jetzt in Exford. Und ich musste an dem Tag dort unsere Apparaturen auslösen. Kommt das öfters vor? Leider. Die Behörden rollen uns in letzter Zeit immer neue Steine in den Weg. Ob schon ja an dem ehrbaren Charakter des Vortrags gar kein Zweifel besteht. Müssten wir nicht schon gleich da sein? Ja, seid ihr denn nicht schon mal in der Mühle gewesen? Nein. Ganz nettes Gehöft. Ich kannte die ganze Gegend hier bisher eigentlich nicht besonders gut. Und ich hätte schwören können, dass ihr vielleicht doch schon in Ellicott gewesen seid. Wie kommt ihr darauf? Weil ihr offensichtlich wusstet, dass und wo man dort Heilkräuter findet. Ach, Hochwürden. Diese armseligen Dörfer im Westen Englands gleichen sich doch wie ein Ei dem anderen. Aber ich weiß auch, worauf ihr eigentlich hinaus wollt. Ja, ihr habt recht. Ich war vor ewigen Zeiten hier schon mal. Am Teufelsstuhl, als ich den Turm gezeichnet habe. Für den euch bekannten Band der Altertümer. Aber da war ich nur ganz kurz in Ellicott. Und ob Pfarrer Lacey schon da war, weiß ich nicht mehr. Ihr seid wirklich sehr gewandt und scharfsinnig, Mr. Quiet. Und ihr, Hochwürden, würdet, mit Verlaub, einen guten Inquisitor abgeben. Da seid ihr ja endlich. Lady Durston rutschen zu verhungern. Mr. Quark, Ihr Herr Doktor scheint auch wieder ganz gut beisammen zu sein. Der Schlaf hat ihm offensichtlich gut getan. Ruhig, Mann, ruhig. Castor, Pollux, Argos, Ruhe! Hört ihr nicht? Verdammte Bande, Ruhe, sag ich! Argos! Ist ja gut, mein Lieber. Ist ja gut. Entschuldigt, Sie sind in letzter Zeit wie verrückt. Ich glaube, hier schleicht gerade ein Wolfsrudel herum. Du meinst doch hoffentlich nicht mich. Das wäre selbst für dich zu charmant. Und eine Wölfin zu zähmen, das wird selbst dir nicht gelingen. Meine Liebe, was macht dich da so sicher? Trotzdem schön, dass ihr da seid, Christopher. Milady, es tut mir leid. Ach, ganz so schlimm, wie John sagt, ist es mit meinem Hunger nicht. Aber ich gestehe schon gerne. Nach diesem Tag steht mir der Sinn durchaus nach Gin und einem guten Essen. Seht ihr? Nun kommt schon rein. Sonst werde ich wirklich noch zur Wölfin. Euer Ladyschaft, Captain, Hochwürden, bitte seien Sie so gut und entschuldigen Sie mich. Ich glaube, ich habe meine Kraft heute doch ein wenig überschätzt. Die Anstrengungen sind für meinen geschwächten Körper doch zu viel gewesen. Ich möchte mir jetzt noch einen Aufguss aus den Kräutern hier machen und dann nur schlafen. Wenn ihr die Güte hättet, Captain, einen eurer Diener mit etwas heißem Wasser zu schicken. Sicher, Mr. Quark. Es ist doch nichts Ernstes, Oliver. Nein, nein, nur ein Unwohlsein. Morgen sollte ich wieder ganz hergestellt sein, hoffe ich. Ich schicke gleich jemand. Vielen Dank und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Mr. Nacht. Quark. Und auf einer weißen Wolke saß einer, der hatte Macht über das Feuer und sprach: Schneidet die Trauben vom Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kelter des Zorns Gottes. Und die Kelter war draußen vor der Stadt getreten. Und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde durch 1600 Feldwegs. Bevor wir den ersten Schluck nehmen, Hochwürden, dürfte ich euch vielleicht um ein Tischgebet bitten? Ihr überrascht mich, Captain Hancock. Ich hielt euch eher für einen Ungläubigen. Ich glaube nicht an eure Kirche, Sir, wie ich schon einmal anlässlich des Abendessens bei der Lady hier erklärt habe. Ja, mehr als ausführlich. Euren Gott achte ich aber wohl. Sehr wohl. Lass uns, o Herr, immer gedenken all der armen Brüder und Schwestern und ihrer Bedürfnisse und segne diese Speisen und unsere Tafel. Amen. Amen. Amen. Nun, Mr. Shadway, was glaubt ihr? Wenn wir morgen zum Teufelsstuhl gehen und anfangen, dort zu graben, was werden wir alles finden, außer Knochen und diesen Gläsern? Das kann man unmöglich vorhersagen, Sir. Wieso? Sie gehen doch sicher davon aus, dass sich da unter dem Turm irgendwo ein gewaltiger unterirdischer Raum befindet. Vielleicht eine Tunnelanlage. Wer kann das sagen? Mag sein, aber wissen? Aber was denkt ihr? Nun, lassen Sie es mich so sagen. Kann ich davon ausgehen, dass alle hier im Raum das Protokoll der Krisensitzung kennen? Davon können Sie ausgehen, Dr. Shadwell. Gut. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal diese Sitzung. Frau Professor Morgenstern? Bitte erläutern Sie Ihre Thesen diesem Kreis. Premierministerin Erickson,

Dr. Shadwell, Sie glauben, dass diese Morgenstern etwas mit dem Turm am Teufelsstuhl zu tun hat? Schon als wir in unserem Buch das Bauwerk als Observatorium klassifiziert hatten, war uns bewusst, dass das Gebäude einen anderen Nutzen gehabt haben muss. Aber wir wollten nicht unnötig Schatzgräber auf die Fährte bringen. Denn, so dachten wir vor der großen Säuberung, vielleicht würde man irgendwann eine professionelle Ausgrabung dort anfangen können. Und was glaubt ihr wirklich, zu was dieses Bauwerk einst errichtet wurde? Es könnte eine Art Arche Noah gewesen sein. So? Arche Noah. Aber ich habe bis heute keinen Beweis für meine Annahme. Habe ich doch gesagt. Dieses kleine Gebäude. Es ist nicht das einzige seiner Art. Wir haben auch einige andere Orte identifiziert, auf denen Ruinen stehen, die auch als Arche in Frage kommen. Fortnum Hill zum Beispiel, die große Hügelruine. Ach, das ist in Cumberlands Einflussbereich. Diese verfluchten Hunde geben einfach keine Ruhe. Vielleicht ist da wer. Quatsch! Sie denken also, es hat mehrere Archen gegeben, Shadwell? Nicht nur die eine hier? Sie wären schön dumm gewesen. Nein, sie haben über das ganze Land verstreut einige Fluchtpunkte für ihre Eliten gebaut. Und in den Protokollen finden sich keine Hinweise, wo diese Archen waren und wie sie funktionierten. Ich glaube, dass Morgenstern bald merkte, dass ihre Warnungen bei der Regierung nicht auf genügend Widerhall stießen. Und so begannen sie und ein paar ihrer Vertrauten für sich und ihre Familien und engsten Freunde vorzusorgen. Sie bauten verstreut ihre Archen, feste Gebäude im Stile von Wehrburgen. Sie statteten sie mit allem aus, was man damals an nützlichen technischen Errungenschaften kannte. In ihren Notfallempfehlungen sprechen Sie zum Beispiel von Geräten, die aus dem Licht der Sonne Elektrizität gewinnen können. Aus der Sonne? Ah. Und Sie werden Vorräte angelegt haben, vielleicht in unterirdischen Kammern und Gängen. Und Sie mussten sich bewaffnen. Und wahrscheinlich hat Morgenstern dann schneller als jeder andere realisiert, dass dann plötzlich tatsächlich eine Apokalypse begann. Und konnte noch, bevor die allgemeine Panik alles lahmlegte, mit ihrer Familie in ihre Arche fliehen. Und da kam ein Regen auf. 40 Tage und 40 Nächte. Eben am selben Tag ging Noah in die Arche. Mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen. Und mit seinem Weibe und seiner Söhne drei Weiber. Richtig. Aber wie uns die Heilige Schrift sagt, mit niemand sonst. Was war mit den Angehörigen der Frauen von Noahs Söhnen? Was mit den Angehörigen seiner Frau? Er konnte nur so viele retten, wie sein Boot trug. Hey, guck, ich fand die Geschichte immer grausam. Nicht anders wird es Paula Morgenstern mit ihrer Familie und ihren Freunden ergangen sein. Auf jeden Geretteten kommen 10 und mehr liebe und vertraute Menschen, die man zurücklassen muss. Furchtbar. Wenn Morgenstern nun nur ein Teil ihrer Familie retten konnte. Nach welchen Kriterien hat sie ausgewählt? Wer durfte in den Turm? Wen hat sie, wie Noah, zum Tode verurteilt? Und wen die Regierung, wenn sie überhaupt eigene Notfallpläne hatte? Wer hat entschieden, wer überleben durfte? Wer gesagt, wer in die Arche durfte, versorgt wurde? Wer? Wer? Wer entscheidet das und auf welcher Basis? Welcher Legitimation? So, jetzt Schluss mit den alten Geschichten. Das muss uns heute nicht mehr interessieren. Aber... Wir wissen nun, bestätigt durch euch und die Kirchenbücher, dass diese Morgenstern tatsächlich existiert hat und dass sie dort oben vielleicht eine Art Arche gebaut hat. John, ich... Gut. Mich interessiert jetzt nur, was es da zu finden gibt. Und nachdem ihr gesagt habt, vielleicht auch Gold, ist mein Ehrgeiz natürlich noch ein bisschen mehr geweckt, das Geheimnis endgültig zu lüften. Doch für heute Schluss, wenn wir morgen früh frisch an die Arbeit gehen wollen. Ich werde meinen Männern gleich Bescheid geben, dass sie sich hier versammeln sollen. Sie sollen Pulver und schweres Gerät mitbringen. Sarah, mein Herr, gute Nacht, wir sehen uns morgen. Ach, Captain Hancock? Ja, Priester? Ich würde gerne noch an meiner Predigt für übermorgen arbeiten. Seid so gut und lasst mir Papier und Feder und Tinte bringen. Wir meint, Fairfax. Wir meint. Hab Dank. Die Triage, ein Begriff aus der Militärmedizin, als Ende des 18. Jahrhunderts Verwundete nach Schweregrad eingeteilt und behandelt wurden. Auch hierzulande stellen sich Ärzte darauf ein, Entscheidungen über Leben und Tod treffen zu müssen. Es sei unausweichlich, eine Auswahl zu treffen, welche Patienten intensivmedizinisch behandelt werden und welche nicht oder nicht mehr. So we labeled them one, two or three. We put a little piece of tape on their forehead. And one meant that they should be treated right away. A two meant that they needed to be treated within 24 hours. And a three meant that even though they were alive, they were irretrievable. Liebe Gemeinde, ihr Gläubigen, die ihr euch hier versammelt habt, in der Kirche von Etiquette am Sonntag, den 14. April 1468. Lüge. Es ist alles Lüge. Brüder, Schwestern, betet, betet, dass euch die Augen geöffnet werden. Glaubt nicht länger an das, was euch die Fürsten der Kirche sagen. Traut ihnen nicht. Es ist alles Lug und Trug. Es gibt kein Tier mit der Stimme eines Drachen, keine Hure von Babylon, keinen feurigen Pfuhl, kein Blutregen. Ihr lebt nicht in der Ära des auferstandenen Herrn. Die Zeit ist nicht 666 stehen geblieben und wieder in Gang gesetzt worden. Ihr lebt, und die Fürsten der Kirche wissen es, sie wissen es, jawohl, ihr lebt auf den Ruinen einer uralten Zivilisation. Sie ist nicht untergegangen, weil Gott es so gewollt hat. Sie ist untergegangen, weil die Menschen Fehler gemacht haben, weil sie ihren eigenen Erkenntnissen, ihrem Wissen, ihren Wissenschaftlern, die sie warnten, nicht geglaubt haben, aus Profitgier, aus Hilflosigkeit, aus Dummheit. Es ist keine Ketzerei, wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Es ist keine Ketzerei, wenn man sich um die Wissenschaft bemüht. Es ist keine Ketzerei, es ist... Moment, herein. Störe ich? Ich habe von drüben Licht gesehen. Lady Durston. Sarah. Ah, ja, Sarah. Darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Ich schreibe nur gerade noch an meiner Predigt. Ich kann nicht schlafen. Du offensichtlich auch nicht. Ihr... Oh, Entschuldigung, du zitterst. Es ist kühl heute. Kein Wunder, neben dünnen Nachthemd. Ja, darf ich nur kurz unter deine Bettdecke schlüpfen? Zum Aufwärmen? Ja, natürlich. Ich bin sofort wieder weg. Wollte dich gar nicht stören. Nein, du störst nicht. Es ist vielleicht gar nicht gut, meine Predigt unter den Eindrücken unseres Gesprächs eben zu schreiben. Es ist gerade eh nur Chaos in meinem Kopf, alles durcheinander. Magst du es mir vorlesen? Das, was du gerade geschrieben hast? Wenn du das willst. Bitte. Liebe Gemeinde, ihr Gläubigen, die euch hier versammelt habt. Lüge. Es ist alles Lüge. Brüder, Schwestern, betet, dass euch die Augen geöffnet werden. Glaubet nicht länger an das, was euch die Fürsten der Kirche sagen. Traut ihnen nicht. Es ist alles Lug und Trug. Christopher, dafür werden sie dich verbrennen. Und wenn schon? Und ich... Was? Liebe dich dafür. Christopher. Ja? Du zitterst ja. Ich weiß nicht. Wirklich. Ja. Komm her. Leg dich zu mir. Sarah. Shh. Keine Angst. Ich hab noch nie. Hörst du? Sie wittern wieder die Wölfin. Aber die holt sich heute Nacht trotzdem ihre Beute, mein Liebling. Und was für eine Beute. Sarah, sie ist weg. Oder war es ein böser Traum? Die Hure Babylon. Moment! Captain Hancock? Wie spät ist es denn? Wir wollten schon aufgebrochen sein. Um Gottes Willen. Ich muss was schlafen haben. Das kann man wohl sagen. Einen gesegneten Schlaf habt ihr. Hier, die Lady, der Doktor, Mr. Quark und meine Wenigkeit haben schon gefrühstückt. Guten Morgen, Christopher Fairfax. Meine Ehrerbietung, Hochwürden. Morgen, Hochwürden. Ich hoffe, die Nacht war ertragreich und ihr habt eine gute Predigt verfasst. Es gibt sicher viele Paare in Etiquette und ihr wisst doch, was für die gilt. Frauen finden eine Predigt gut, wenn sie auf ihren Mann passt. Nun machen wir uns auch noch über sie lustig, Hochwürden. Bestimmt haben sie eine anstrengende Nacht hinter sich. Die Lady hier war voller Mitleid. Ich bin da weniger mitfühlend. Sie haben sich ja den Beruf selber erwählt. Jetzt kommen Sie aber, wir wollen zum Teufelsstuhl. Reiten Sie schon vor. Ich komme gleich nach. Aber nicht trödeln. Ich habe Ihnen auch was zur Stärkung eingepackt. Nein, ich meine ja. Ja, ich beeile mich und danke, dass Sie an mich gedacht haben, Lady Durston. Und es kam ein Engel und sprach zu mir: Komm, ich will dir zeigen, die große Hure, die da an vielen Wassern sitzt, mit welcher Geburt haben die Könige auf Erden. Und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier. Das hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und das Weib war überzogen mit edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn geschrieben stand ein Name: die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Ruhig, May. So. Mrs. Butt, ihr seid ja ganz außer Atem. Seid ihr etwa den ganzen Weg hierher gelaufen? Was gibt es denn so Dringendes? Es ist was Schreckliches passiert. Hochwürden. Beruhigt euch doch, Mrs. Butt. Was denn? Heute, kannst du dir früh. Sie steht ja immer so früh auf. Wer? Na, Rose. Heute früh, während alle noch im zweiten Schlaf lagen, ist sie in den Stall und wollte eurer Taube Wasser geben. Und? Und da war der Käfig aufgebrochen. Und die Taube war weg. Oh Gott, ist mir das peinlich. Glaubt mir, das arme Kind kann wirklich nichts dafür. Sie hat mich sofort geweckt. Nun beruhigt euch, da kann man nichts machen. Aber wer mag denn das getan haben? Ein Marder oder ein anderes Tier? Nein, das muss ein Mensch gewesen sein. Dann wird jemand Hunger gehabt haben. Die Leute im Dorf haben bestimmt gesehen, dass ich mit den Tauben am Sattel hier ankam. Vielleicht hat einer beobachtet, dass sie im Stall untergebracht waren. Meint ihr? Ganz sicher, Mrs. Butt, ganz sicher. Macht euch keine weiteren Gedanken. Es ist zwar ärgerlich, aber ich hätte wohl sowieso keine Verwendung mehr für die Taube gehabt. Ich verlasse euch ja hier bald. Aber jetzt entschuldigen Sie mich, Agnes. Ich muss mich eilen. Die anderen sind sicherlich schon am Teufelsstuhl. Ach, Hochwürden, da bin ich aber froh. Ihr wisst gar nicht, was ich mir für Gedanken gemacht habe, was mit der Taube sein könnte. Oh, da bist du ja. Gutes Tier. Bekommst gleich was. Wollen doch mal sehen, was Fairfax zu vermelden hat. Und, Clifford, welche böse Überraschung hat er diesmal für uns? Warte, Richard. Es ist nicht von Fairfax. Was? Wie kann das sein? Keine Ahnung. Ich lese vor. Eure Exzellenz Richard Pole, Bischof von Exeter. Höchste Gefahr. Der Doktor weiß von Morgensterns realer Existenz. Shadwell will die Arche am Teufelsstuhl öffnen. Alle sind schon auf dem Weg dorthin. Erbitte baldigst Instruktionen. Der Teufel soll sie holen. Ach, wer wird ihnen schon glauben? Einem Ketzer, einer Hure und einem Oligarchen. Du hast wirklich keine Ahnung. Richard. Weißt du, was das heißt, Clifford? Kannst du dir das nur ungefähr vorstellen? Solange Morgensterns Arche nur eine Behauptung in den Protokollen war, konnten wir die Deutungshoheit darüber behalten. Aber wenn sie jetzt am Teufelsstuhl tatsächlich Beweise finden, dann wird sich das in Windeseile im ganzen Land verbreiten. Aber Shadwells Ausgrabungswissen und Hancocks Männer, das ist eine hochbrisante Mischung. Und leider können wir uns null und gar nicht auf unseren Mann dort verlassen. Es würde mich nicht wundern, wenn Fairfax am Ende gemeinsame Sache mit denen macht. Und was willst du jetzt tun? Was bleibt uns übrig? Wir müssen so schnell wie möglich auch dorthin. Die schnellsten Pferde, die besten Leute, auch von den Wachmannschaften, die zuverlässigsten Sheriffs. Wir haben keine Zeit, Clifford. Wie lange braucht man? Über Exford in der Regel einen ganzen Tag. Gibt es keinen anderen Weg? Schneller! Doch, an der Steilküste entlang, direkt nach Etiquette, aber der ist deutlich gefährlicher. Egal, den nehmen wir mit einer kleinen Vorhut. Die anderen sollen über Exford und dort auch gleich die Sheriffs in Marsch setzen. Auf geht's! Los! Ja. Oh. Oh. Hallo, Christopher. Da seid ihr ja endlich. Agnes Barth hat mich aufgehalten. Anscheinend hat sich jemand meine letzte Taube als Sonntagsbraten geholt. Und ich wüsste sowieso nicht, was ich Bischof Paul jetzt schreiben sollte. Gut, dass ihr da seid, Hochwürden. Doktor, schaut euch mal die Totenschädel hier genauer an. Warum? Was ist so interessant an denen? Auf solche Gräber stößt man ständig. Nun, hier liegen doch sicherlich, was weiß ich, 20, 30 Gebeine herum, oder? Das sind ganz sicher noch viel mehr. Mag sein. Aber was ist daran so besonders? Wir haben schon viel größere gesehen. Na, aber die liegen nicht einfach so rum. Schaut doch. Ja, sie liegen ordentlich in Reihen. Wie auf einer Art Friedhof. Ja, aber schaut euch einmal genauer die Schädel an. Hier, diesen. Oder nehmt diesen. Oder den da. Captain, bitte. Lasst den Toten ihre Ruhe. Aber hier, seht doch. Das kreisrunde Loch hier hinten. Da vorne die zertrümmerte Stirnpartie. Wisst ihr, was das bedeutet? Nein. Man hat den Menschen erschossen. Und zwar von hinten. In den Nacken. Sie dürfen davon ausgehen, dass der Mensch etwa so mit dem Rücken zu seinem Schlächter gekniet hat. Oh nein. Oh doch. Und lieber Fairfax, so sehen die Schädel hier alle aus. Das heißt, die wurden hier alle exekutiert. Das kam damals wohl häufiger vor. Grauenhaft. Aber warum? Nun, ich habe hunderte solcher Gräberfelder in England gefunden. Sie ähneln einander alle. Immer wieder findet man Bereiche, wo eine ganze Gruppe von Skeletten liegen, denen eines gemeinsam ist. Sie sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Warum nur? Warum? Tja, das wüsste ich auch zu gerne. Und habt ihr eine Antwort darauf gefunden, Doktor? Wir müssen uns das so vorstellen. Da sind Hunderte, Tausende, Hunderttausende Menschen auf der Wanderschaft. Auf der Flucht. Genau. Sie versuchen, irgendwo eine Bleibe zu finden. Nahrung, Versorgung, Heilung. Viele sind einstmals reich gewesen. Jetzt sind sie arm. Viele waren gebildet. Jetzt hilft ihnen ihre Bildung nicht, um auch nur einen Tag zu überleben. Sie kommen in Scharen. Und die Einheimischen? Es gibt nicht genügend Nahrung für alle. Ärztliche Versorgung? Mangelware. Da wird der Mensch schnell zum Tier. Homo homini lupus. Homo was? Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Genau. Und vielleicht erfahren wir ja, was hier tatsächlich passiert ist. Wenn wir endlich den Zugang zum Turm finden. Captain Hancock! Captain Hancock, Chef! Chef, komm schnell her! Moment, ich komme! Los, schauen wir mal, was Sie dort gefunden haben. Wie geht es dir, Liebster? Sarah, vorsichtig. Und wie hast du unsere Begegnung überstanden? Bis gerade dachte ich, ich hätte sie nur geträumt. Und? Wäre dir das lieber? Nein, ich glaube nicht. So, du glaubst das also nur. Ist das eine Berufskrankheit? Nein, ich weiß es. Ich möchte, dass es wahr ist. Dass es real ist. Schön. Dann sind wir schon zwei. Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftrat. Und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und ihm ward gegeben eine Krone. Und er zog aus Siegkraft. Und da es das andere Siegel auftat, ging da heraus ein anderes Pferd. Das war rot. Und dem, der darauf saß, ward ein großes Schwert gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde und dass sie sich untereinander erwürgen. Und da es das dritte Siegel auftat, sah ich ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und Teuerung und Hunger waren sein Pfand. Und da es das vierte Siegel auftat, sah ich ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name hieß Tod. Richard! Und sagt es will, passt auf! Ein falscher Tritt und ihr zerschellt samt eures Pferdes dort unten auf dem Feld! Sei nicht so ängstlich! Ich weiß, was ich tue! Euer Exzellenz reitet meisterlich. Ich wollte, ich hätte meiner Truppe ein paar nur, die es mit euch aufnehmen könnten. Vergesst nichts! Ich war beim ersten Krieg gegen das Staub-Kalifat dabei! Ich weiß schon, dass der Klerus seine Friedfertigkeit lange abgelegt hat. Die Zeiten sind endlich da! Ja! Lauf! Lauf! Lauf! Und lauschen! Ja! Folgt deine Exzellenz! Auf, ihr faule Bande! Den einfachen Lohn für jeden, der vor uns da ist! Wer hätte das gedacht? Wie weit ist es bis zum Turm? 100 Fuß? 120? Mehr. Das sind mindestens 160 Fuß. Mr. Quark, ganz gut geschätzt. Wenn man ihn nur 20 Fuß draufpacken muss. Die Männer haben gleich eine Schneise dahin freigeschlagen. Wie seid ihr darauf gestoßen? Eher Zufall, Captain. Hier, John Gann, der Schmied. Ja, ich. Ja, na der. Also, der musste mal um die Ecke, ja. Nun sag schon, John. Captain, Hochwürden, euer Ladyschaft. Ja, ja, nun sag schon. Ja, also, wie soll ich sagen? Ihr wart pissen. Die Herrschaften, ihr werdet auch mal müssen. Ja, geniert euch nicht so. Milady, entschuldigt, ja? Natürlich. Ja, und wie ich so dastehe, da dachte ich plötzlich, komisch sieht das aus. Komisch. Als ob da ein Eingang in den Fels wäre. Ja, genug, John Gann. Er hat gerufen, wir sind gekommen und jetzt ist der Weg dahin freigeschlagen. Das ist zweifellos eine Tür. Aber aus diesem gehärteten Eisen, Nicholas, gegen das keines unserer Werkzeuge ankommt. Was meint er damit? In der alten Welt haben sie es Stahl genannt. Dagegen helfen nur drastische Mittel. Schau mal, wie gut sie eingepasst ist. Was meinst du, Oliver? Kein Zweifel. Ich weiß, was du denkst. Genau wie in Notting Hill. Newcastle. Frampton. Könntet ihr gelehrten Herren uns für einen Moment an euren Gedanken beteiligen? Oder ist das zu viel verlangt? Wir haben vergleichbare Anlagen schon ein paar Mal gesehen. Doktor, nicht vor all den Leuten. Ja, ihr habt recht. Euer Ladyschaft, Captain Hochwürden. Ja, sprecht. Können wir euch vertraulich sprechen? Gut, dann kommt mit nach drüben, haben meine Leute ein Zelt zum Schutz für das Pulver aufgebaut. Leute, macht da mal Platz. Wir müssen uns beraten. So, ja, nun geht's schon. Seid nicht so neugierig. Ihr erfahrt schon früh genug, worum es geht. Platz da, Platz! Gut, nun sprecht. Bitte, Oliver, würdest du? Gerne. Wir haben bei unseren Reisen und Studien in England und ihrer Dokumentation in unserem gemeinsamen Buch Et Antiquitatum Anglica einige solcher Anlagen entdeckt, die fast alle baugleich sind oder zumindest sehr ähnlich. Ich schließe daraus, dass Morgenstern zusammen mit Gleichgesinnten bei der Vorsorge auf die Katastrophe einen bestimmten Bautyp für ihre Archen entwickelt hat. Einige von denen, die wir gefunden haben, waren geplündert, aufgebrochen, ausgeraubt. Moment, Moment. Das heißt aber auch, dass ihr Inhalt entdeckt wurde. Ja. Und deswegen habe ich euch hier zur Seite gebeten. Wir nehmen an, dass in den allermeisten Fällen die Grabräuber mit den Inhalten nichts anfangen konnten. All den Geräten aus Glas und Stahl. Einfach, weil ihnen die Fantasie fehlte, sie als das zu erkennen, was sie waren. Oftmals auch. Und deswegen müssen wir besonders vorsichtig sein, wurde durch grobe Zugriffe vieles von dem zerstört, was für uns sehr aufschlussreich und wichtig gewesen wäre. Aber es ist auch nicht auszuschließen, dass in einigen Fällen die Grabräuber über sehr spezifische Kenntnisse verfügten. Das dürfte der Kirche gar nicht recht gewesen sein. Ihr sagt es. Nun denn. Auf jeden Fall, alle diese Fluchtpunkte, wir haben 10 identifiziert, sind ähnlich konstruiert. Erstens ein Turm auf einer Anhöhe. Sieht aus wie ein Observatorium, ein Wachturm oder so, hat aber eine ganz andere Funktion. Der Turm war die erste Versorgungsebene und er war ein gigantischer Luftschacht. Sie hatten oben Klappen mit einer Art Beschichtung aus Glas. Wir nehmen an, dass das eine Vorrichtung war, um das Sonnenlicht nutzbar zu machen. Umzuwandeln. Ich gehe davon aus in Elektrizität. Gleichzeitig schützen sie sich mit diesen Klappen auch vor Regen. Verdammt nochmal. Die waren technisch noch viel weiter, als ich mir jemals vorgestellt habe. Das waren sie. Das waren sie. Typisch ist auch die Stahltür. Weit außerhalb, zwischen 150 und 200 Fuß entfernt. So wie hier. Die haben wir bei 3 noch intakten Archen gesehen, aber keine Mittel gehabt, sie zu öffnen. In den geplünderten Archen lagen hinter diesen Eingängen lange Gänge, die in eine erste große Kammer führten. Diese Hauptkammer liegt ziemlich direkt unter dem Turm. Und von dort konnte man wohl leicht über Leitern in das Innere des Turmes gelangen. Von dieser Kammer führen aber auch verschiedene Gänge in wieder andere Kammern. In Derry, der am besten erhaltenen Ruine, die wir untersuchen konnten, glauben wir, verschiedene Abteilungen identifiziert zu haben. Eine für Kranke und Verletzte, eine andere für ihre Versorgung mit Elektrizität, eine für ihre Nahrungsmittel und eine vierte für Waffen. Allerdings mussten wir fliehen, bevor wir alles genau auswerten konnten. Warum das? Die Schergen des Erzbischofs waren hinter uns her. Erzbischofs? Paul ist doch nur ein Bischof. Oliver meint nicht Paul, sondern den von Cumberland. Joseph Maria Hutchinson? Wer ist das? Oh mein Gott, gegen den ist Paul tatsächlich ein Lamm. Ja, er ist der dogmatischste, reaktionärste unter den Kirchenfürsten. Und er ist der ärgste Widersacher von Bischof Paul. Und was wollen wir jetzt mit dieser verschlossenen Tür machen? Wir sprengen sie mit dem Pulver hier auf. Ihr müsst dabei aber sehr vorsichtig vorgehen. Die Strukturen dieser Gebäude können sehr fragil sein, wenn das Eisen in den Wänden zu rosten begonnen hat. Wenn die Anlage vielleicht inzwischen unter Wasser steht, weil die Abdeckung des Turms nicht mehr intakt ist. Der Boden rund um das Gebäude ist feuchter als die Umgebung. Das deutet für mich allerdings darauf hin, dass das Dach noch dicht sein muss. Warum habt ihr den Turm und die Umgebung eigentlich nicht schon früher untersucht? Damals, als ihr zum Zeichnen der Anlage hier gewesen seid. Wir standen da noch ganz am Anfang unserer Forschungen. Wir wussten noch nichts von dem Protokoll, von Morgenstern und den anderen Ruinen. Ja, das alles haben wir erst Stück für Stück herausgefunden. Und wie ihr seht, braucht man erfahrene Bauarbeiter, die einem helfen, nicht nur um die Türe aufzubekommen. Wie meint ihr das? Wenn wir tatsächlich hineingelangen sollten, stellen wir vielleicht fest, dass die Gänge abgestützt werden müssen. Wenn Teile eingestürzt sind, müssen vielleicht sogar neue Stollen gegraben werden, mit Luftschächten. Das ist ein sehr kostspieliges Unternehmen. Genau. Und deshalb muss man sich sehr sicher sein, dass es auch zu etwas führt. Keiner investiert ins Leere. Wie ihr wisst, sind wir alles andere als vermögend. Deswegen bin ich ja Captain Hancock so dankbar. Alleine könnten wir das hier nie finanzieren. Am Ende kommt immer alles auf die Wirtschaft und ihr Geld zurück. Ich sag's ja. So, und dann sollten wir jetzt auch keine Zeit mehr verlieren. Ans Werk, Freunde. Lasst uns der Vergangenheit ihre Geheimnisse entreißen. Auf, auf! Männer! Kommt mal her! Alles vorbereiten für die Sprengung der Eingangstür! Platz da! Weg da! Platz für seine Exzellenz! Platz für den Bischof von Exeter! Leute, nun macht schon, dass ihr vorkommt! Los, los, weg! Moment! Agnes Budd! Agnes Budd! Kann mir einer von euch sagen, wo wir Agnes Budd sind? Hier, euer Exzellenz! Hier bin ich! Auf die Knie, Frau! Wo ist eure Tochter? Im Haus, Exzellenz! Männer, holt sie sofort raus! Jawohl! Ihr wisst, warum wir hier sind, Agnes! Ich kann es mir denken, hochfürstliche Gnaden! Auf die Knie, Mädchen! Wo sind die Sachen von Fairfax? Oben, im Arbeitszimmer des Pfarrers. Und die Bücher? Welche Bücher? Ihr wisst schon, welche. Sie sind auch dort. Auch die Kirchenbücher? Ja, hochfürstliche Gnaden. Gut, Clifford, lass den Küster holen. Ist schon hier. Hochfürstliche Gnaden, euer Exzellenz, euer ergebenster, untertänigster Diener. Toby Keith, mein Name. Ich schwöre, ich war niemals mit den gotteslästerlichen Taten des Pfarrers und leider auch des von euch gesandten Hochwürden. Ruhe, still! Spart euch das! So, Toby Kiefer, ihr seid hier also der Küster. So ist es, euer hochfürstliche Gnaden. Seit mehr als 13 Jahren. Was wusstet ihr von den gotteslästerlichen Aktivitäten des Pfarrers? Euer Exzellenz, Gott, der Barmherzige, ist mein Zeuge. Nichts, ich schwöre. Nichts. Und seine Ausflüge? Und seine kleine Sammlung? Die habe ich niemals gut geheißen. Deshalb habe ich auch nie sein Zimmer betreten. Trotzdem wusstet ihr, dass ich euer Pfarrer gotteslästerlicher Taten schuldig gemacht habt, wie ihr eben schon gestanden habt. Ich habe erst beim Verschwinden der Kirchenbücher einen wirklichen Verdacht gehabt. Aber das war ja nach Lacys Tod und nach der Ankunft dieses Priesters. Fairfax. Gut, ich will euch für heute glauben. Ihr persönlich, Toby Kiefer, geht jetzt in das Arbeitszimmer und wartet dort auf unsere Rückkehr. Inzwischen packt ihr alle Bücher in Kisten. Alle. Und dazu auch alle Gegenstände.